Die durchschnittliche amerikanische XXX-Familie Teil 3. Nachdem Bruder und Schwester gemeinsam die Pille für danach gekauft und die Kosten geschwisterlich geteilt hatten, kommt der kleinen Zuckermuschel am Heimweg eine zündende Idee. Kaum in der elterlichen Villa angekommen, verzieht sie sich wieder auf ihr Zimmer, wischt noch die letzten Überreste des Ergusses ihres Stiefbruders von ihrem Bett, zückt ihr Handy, geht online, knöpft ihre Bluse auf und beobachtet, ob ihre Ballermänner den ein oder anderen pubertierenden Jugendlichen auf sie aufmerksam machen könnten. Schnell bekommt sie die ersten Dickpics zugeschickt und ist auch selbst gerne bereit, mehr von sich zu zeigen. Da ihre Euter selbst eine versammelte Kuhherde beschämen würden, erlangt sie schnell Reichweite. Wenige Tage später unterhalten sich Hal und Maggie zum ersten Mal über ihr Leben und erkennen, dass sie zwar schon oft Sex mit diversen Partnern hatten, doch beide weder Geld noch einen ernstzunehmenden Job haben. Um der Wahrheit die Ehre zu gondeln, sie können sich die Villa, in der sie aktuell flanieren, gar nicht leisten. Look at them, they're so expensive. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, wie sie diese mit ihrem IQ von Zimmertemperatur überhaupt erst beziehen konnten. Tatsächlich haben sie noch genau 3 Tage, um ihre feuchten Schlüpfer zusammenzupacken und das Weite zu suchen. In größter Not legen die beiden Erziehungsberechtigten ihre grauen Gehirnzellen zusammen und finden die einzig realistische Möglichkeit. Wenn sie sich ohne Geld und Job die aktuelle Villa nicht mehr leisten können, dann müssen sie einfach in ein kleineres Haus umziehen, welches sie sich natürlich auch nicht leisten können. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass man sich überlegen sollte, ob tatsächlich jeder Bürger, der fähig ist, Kinder zu leichen, auch erziehungsberechtigt sein sollte. Doch wie dem auch sei, schon beginnen sie im Netz nach Alternativen zu suchen. This website sucks. Who told you about this website? We're never gonna find a house. Anstatt ihre geniale Strategie noch einmal zu überdenken, beginnen sie lieber zu streiten. Who are you even talking to anyway? You don't even have any friends. Um was es jedoch genau geht, kapiere ich nicht so ganz und auch die Method-Acting-Schauspieler scheinen nicht den leisesten Schimmer zu haben. Schließlich unterbricht die Tochter das Gezeter und schlichtet mit ihrer naiven Art. What's wrong with you guys? Papa erklärt dem Gör voller Wonne, dass die Bumsmutti seit 6 Monaten vergessen hat, die Miete zu bezahlen und dass es jetzt bald Zappenduster für die Familie wird. Die Prinzessin reagiert überraschend gelassen und fragt, wie viel Geld ihre Eltern denn so benötigen würden, um die Bude zu bezahlen. Well, like, how much money do we need? Dad erklärt präzise, dass es ganz schön viel ist und der Nebenjob seiner Kirschglocke nicht ausreichen würde. Also offenbart das Käsemäuschen, dass sie Bilder verkauft hat. I have been selling pictures on the internet. What? Like, to rich old pervs. Also Nacktbilder an reiche Perverse. Da treiben sich sicherlich besonders viele im Internet herum. Damit kann sie problemlos für die Kosten aufkommen. Papa fühlt sich überraschenderweise nicht sehr wohl bei dem Gedanken, dass seine kleine Milchkuh ihre Euter der Öffentlichkeit präsentiert. Doch als diese ihrem Lebensspender offenbart, wie viel Zaster sie mit ihrer redlichen Arbeit verdient, ändert sich schnell seine Meinung. Unsere Bananenschleckerin ist Geschäftsfrau durch und durch, sucht stets nach einem Verdienstmodell und schlägt nun vor, dass die Familie in diesem Fall eventuell zusammenarbeiten sollte. And do what together? Yeah, what does that mean? Ich kenne natürlich den Mythos vom American Dream und wer, wenn nicht ich, würde eine wehende Fahne für engagierte Familienunternehmen hochhalten. Doch das Familienbums-Konzept war mir neu. Aber wenn man sich ein wenig auf einschlägigen Seiten herumtummelt, dann ist es schon ziemlich überraschend, wie viele erwachsenen Familienfilme von großen Firmen angeboten werden. Keine Ahnung, wer diesen Fetisch erfunden und in die Welt gesetzt hat, doch das ist der Grund für meine Videos und ich gehe davon aus, dass ich das Geheimnis durch meine Recherchen bald lüften werde. Papa äußert ob dem bevorstehenden Spaß mit seiner Tochter überraschenderweise noch letzte Bedenken. Hello? Father over here. Doch Mama sieht nur noch die Moneten und ist sofort überzeugt. Sie beschließen also, familiär für wirklich jedes Bild zu posieren, welches zahlende Kunden von ihnen verlangen. Die ganze Geschichte ist überaus glaubwürdig inszeniert, genauso wie die Brillen, welche Mama und ihr Honey Bunny tragen. Leider hat die Maske dabei wohl die Gläser vergessen. Aber ich schweife ab, nicht so wie unsere Traumfamilie. Denn nun beschließen Mutter und Tochter, sich sofort zu stylen, während Papa die Kamera warmkurbeln sollte. Zum Glück hat Mama ebenfalls beeindruckende Milchmaschinen und so kann sie die Dessous ihrer Tochter benutzen. Ohne einen Kommentar erkennt sogar unsere Vorzeigefamilie, dass Fotos gestern waren oder eher letztes Jahrtausend und Videos der neue heiße Scheiß sind. Und so beginnen Mutter und Tochter zum Aufwärmen die erste Runde ohne Papa zu drehen, was ich aus familiärer und besonders genetischer Sicht überaus begrüße. Versteht mich nicht falsch, ich finde die Action zwischen Mutter und Tochter schon eine Katastrophe und wäre wirklich froh, wenn Papa bei dem Familienereignis nur die Kamera halten würde. Doch fragt euch selbst, wie könnte man noch mehr Geld verdienen? Ah, da ist ja schon die Käsestange des Familienoberhaupts, welche von Mutter und Tochter sofort mit Butter beschmiert wird. Der restliche Tag verläuft nicht gerade jugend- oder straffrei, doch was in einer Familie passiert, bleibt in einer Familie. Als die beiden Mädels gegen Ende reichlich Sahne im Gesicht kleben haben und die Familie sich nun sicher ist, dass mit diesem neuen Einkommen die Mietzahlungen für ihre Villa gedeckt sind, nimmt Papa die Kündigung des Vermieters und zerreißt sie. Ich glaube zwar nicht, dass das Problem damit erledigt ist und würde anstatt der dramatischen Geste zu einer duften Überweisung raten, doch ich bin ja kein Hausverwalter. Ach doch, bin ich eigentlich schon. Nachdem die Hausputze es tatsächlich geschafft hat, die Miete für die Villa zu bezahlen, ziehen sich Mama und Papa vorübergehend aus dem Amateur-Porno-Geschäft wieder zurück und bumsen vorerst nur noch miteinander. Doch Helly kennt noch so viele Klamotten und Schuhe, die unbedingt von ihr gekauft werden wollen und so arbeitet unser fleißiges Bienchen weiter an ihrer Online-Karriere. Als Bart Dietrich einige Tage später gedankenverloren auf dem Schulhof die Ausschnitte der Cheerleader sondiert, wird er überraschenderweise von der Elite des Footballteams wahrgenommen und auf die nächste Toilette eingeladen. Während sie, um seine Frisur zu perfektionieren, seinen Kopf in das Klo stippen, nennen sie seine Schwester eine Nutte. Erst denkt unser Spätzünder an eine flegelhafte Floskel. Doch dann erfährt er, dass seine Stiefschwester ihre Nacktbilder online verkauft und die ganze Schule bereits in deren Genuss gekommen ist. Mit nassen Haaren, hoffentlich holt sich der Gute keinen Schnupfen, und etwas verwirrt döngelt der Junge nach Hause, besteigt die Stufen in den ersten Stock und klopft an die Zimmertür von unserem triefenden Waschlappen. Mit schwacher Stimme fragt er: Is it true? Der kleine Rabauke hat bis zu diesem Tag nur Videospiele gespielt und durfte im letzten Teil einmal seine Stiefmutter besteigen. Er kennt die mysteriöse Welt der Pornografie nicht und macht sich ernsthafte Sorgen um den Ruf seiner Schwester und um die Aufmerksamkeit, welche dadurch beim Footballteam erregt wird und auf ihn fällt. So sehr er die neue Haarwäsche auch zu schätzen weiß, möchte er auf dem College doch lieber unscheinbar bleiben und Dekolleté stalken, wobei ihm seine Schwester mit ihren Familienpornos nicht gerade behilflich ist. Bad Dietrich macht sich weiter Sorgen, dass die liebe Salzwassermuschel vom College fliegen könnte. Doch als sie ihm ihre Kontoauszüge zeigt, muss er zugeben, dass sie aktuell keine finanziellen Probleme hat und ein College-Abschluss vollkommen überflüssig wirkt. Sicherlich ist sie bei ihrer aktuellen Tätigkeit in 10 Jahren eine ausgelutschte Weißwurst und würde sich dann über eine abgeschlossene Ausbildung freuen. Doch bis dorthin hat sie sicherlich schon 1 bis 18 Töchter, die in ihre Fußstapfen bzw. in ihr Pornhub-Konto treten können und dann die Ernährung der Mutter übernehmen. Das System hat auch ohne staatliche Pension tausende von Jahren funktioniert, also warum nicht auch heute? Dieser Text wird ab sofort als pädagogisch wertvoll eingestuft. Da Schwesterchen immer an neuen Geschäftsmodellen arbeitet und Bad Dietrich gerade in der Gegend herumbaumelt, bietet sie ihm an, ihn an Bord zu holen. Leider hat der Tetris-Profi bis jetzt nur Gilden bei World of Warcraft mit seinen Angelskills unterstützt und keine Ahnung vom höheren Management. Doch das ist es auch nicht, was Schwesterherz von ihm erwartet. Sie benötigt eigentlich nur einen steifen Dietrich, da das Interesse an ihren Solonummern langsam abnimmt. Ein Prügel aus Fleisch und Blut in ihrem Allerheiligsten soll die Klicks wieder hochtreiben. Obwohl Bad Dietrich seine Stiefschwester schon im letzten Teil vernascht hat, zögert er nun doch, dieselbe Nummer mit ihr vor der Kamera abzuziehen. Doch unsere Bumskirsche gibt zu bedenken. I don't want to go fuck strangers. Um die Schwester davor zu bewahren, mit unbekannten Hoshis in die Kiste dögeln zu müssen, muss der Bruder Ehrenmann, der nun einmal ist, mit ihr knattern, womit er sie offensichtlich vor Schlimmeren bewahrt. Um seine letzten Bedenken auszuräumen, schwört sie, dass es niemand erfahren wird. I know, no one will ever find out. You Bumsen im Internet. Zwischen Stiefgeschwistern soll niemand erfahren. Nö, ist klar. Das ist ja auch das Ziel der ganzen Aktion. Unser kleiner Nerd kann sich schon jetzt auf das morgige Treffen mit der Footballmannschaft im Schulhof freuen. Es ist davon auszugehen, dass das Toilettengestippe dann sein kleinstes Problem sein wird. Um das Geschäft endlich ins Laufen zu bringen, beginnt der Honigbusch ein wenig zu blasen und während sein Rohr immer breiter wird, werden die Gegenargumente des Bruders immer dünner. Schon wie beim letzten Mal öffnet Bad Dietrich das Schmuckkästchen seiner Schwester mit seinem Dietrich, doch da sie nun live on cam sind, muss etwas Neues her. Und so zeigt ihm die Mokka-Pauline gleich auch noch ihr Hintertürchen, durch das er sogleich einstößt. Schon zum dritten Mal, seit er in dieses Haus eingezogen ist, darf sein Springbrunnen spritzen und alles ist gut. Bis auf die Tatsache, dass sie nun wohl beide das College nicht abschließen werden und vielleicht auch gar nicht mehr betreten sollten. Den Link für mein neues E-Book mit Kessel und Besen findet ihr in der Beschreibung. Mit einem Kauf, einem Abo und einem Like würdet ihr mir sehr helfen. Doch das Wichtigste, liebe Kreativskeptiker, segel immer straff halten und auf zum Horizont.